Die verzweifelte Adelina hielt es in der Lafayette Street nicht mehr aus. Sie dort allein zu lassen, war für zu riskant befunden worden. Tag und Nacht stand ein Posten vor ihrer Tür. Nun wollte sie nach Brooklyn ziehen. Mit dorthin nahm sie sämtliche Artikel über ihren Mann, seine Dienstwaffe, die goldene Uhr, die er von Viktor Emanuel III. Bekommen hatte, all seine Habseligkeiten und die Beileidsbriefe. Adelina hatte die mit dem Tod ihres Mannes verknüpfte Angst vollkommen verinnerlicht. Als ihre Tochter viele Jahre später einen Polizisten heiratete, einen Iren obendrein, war Adelina entsetzt. Sie glaubte, die Geschichte könnte sich wiederholen, sagte ihre Enkelin. Sie war von Anfang an gegen diese Ehe. Das NYPD nahm die Drohungen gegen sie weiter ernst. 1960, über 50 Jahre nach Petrosinos Tod und lange nachdem jeder Verbrecher, den er bekämpft hatte, gestorben oder völlig vergreist war, feierte der Film »Zahl oder stirb« über sein Leben mit Ernest Borgnine in der Hauptrolle Premiere. Angehörige der Petrosinos gingen unter Polizeischutz über den roten Teppich. Ein Detective saß während der Vorstellung in ihrer Nähe. Gene Kelly war Borgnine übrigens mit einem Film über den Bund zuvor gekommen. 10 Jahre vorher hatte er den lose an Petrosino angelehnten Protagonisten des Films »Blutrache in New York« im Original »Black Hand« gespielt. Der Film war nichts Besonderes, doch Kelly bekam für seine erste Rolle ohne Tanz und Gesang hervorragende Kritiken.